Welt macht keine Freude mehr. Ich gab den schönsten Sommer her. Und dir hat's auch kein Glück gebracht. Hast nur den roten Mund noch aufgespart für mich. Für mich. So tief im Haar verwahrt. Ich such ihn schon die lange Nacht im Wintertal. Im Aschengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Komm her, ich weiß ein schönes Spiel. Im dunklen Tal, im Muschelgrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Thank you. so wild nach deinem Erdbeermund.